Guten Abend bei Sachzwang FM, bei Querfunk Spezial in der Sendereihe Sachzwang FM auf 104,8 MHz. Heute zum topaktuellen Thema: Gewalt habe mit Religion nichts zu tun. Oder der Kreuzzug der islamistischen Reaktion gegen den Sachzwang. Wir werden heute 9 Artikel hören. Der erste heißt Viva la Muerte. Der zweite ist eine Stellungnahme der Redaktion der Zeitschrift Bahamas unter dem Titel Hinter dem Ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder. Schließlich ein Artikel von Henrik M. Broder mit dem Titel Nur nicht provozieren. Danach hören wir 2 Beiträge von Robert Kurz, einer zum Thema Totalitäre Ökonomie und Paranoia des Terrors. Der zweite von ihm. Der Todestrieb der kapitalistischen Vernunft. Realisten und Fundamentalisten im Weg zurück ins 17. Jahrhundert. Nach Robert Kurz hören wir als 6. Beitrag einen Artikel über Konkurrenz der Barbaren. Erst von Ralf Schröder. Dann noch ein Zeitungsartikel von Kurt Kister mit dem Titel Die Stunde der Schlaumeier. Und einen Beitrag aus Wuppertal von der antideutschen Gruppe dort. Für die Zivilisation, für den Kommunismus. Zum Schluss behält sich die Sachzwang FM-Redaktion noch einen eigenen Kommentar vor. Viel Spaß! Thank you. Die Katastrophe ist eingetreten. Ein Massenmord, ausgeführt von Menschen, denen ihr eigenes Leben egal war. Und das ihrer Opfer sowieso. Viva la muerte, es lebe der Tod. Das war der Schlachtruf der spanischen Frankisten gegen die soziale Revolution. In den Massakern der Selbstmordattentäter lebt diese Haltung weiter. Deshalb ist es kein Wunder, dass Nazis wie Horst Mahler, für den der Hauptfeind schon immer in den USA stand, die Selbstmordanschläge begrüßen. Heute richtet sich diese Haltung aber nicht gegen die soziale Revolution, sie richtet sich gegen deren Voraussetzung. Der Pursuit of Happiness, das Streben nach dem eigenen Glück, war das Versprechen, mit dem das Bürgertum in den aufgeklärten Ländern die politische Macht errang, nachdem es die ökonomische erreicht hatte. Es holte das Glück aus dem himmlischen Paradies auf die Erde zurück. Die kommunistische Kritik richtete sich nicht gegen den Pursuit of Happiness, sondern dagegen, dass dieses Glück nur für eine kleine Minderheit erreichbar war und ist. Viva la muerte hingegen ist die vollständige Negation dieses Glücks. Mittlerweile hat sich das Glück wieder in die himmlischen Sphären verzogen. Dort wartet es als Lohn auf die Selbstmordattentäter. Die bürgerliche Gesellschaft hat ihr Glücksversprechen weitgehend aufgegeben. Sie verspricht nicht mehr den Himmel auf Erden. Sie sagt einfach, es ist, wie es ist. Und eine andere, bessere Gesellschaft wird es nie geben. Die bürgerliche Herrschaft hat aber einen Trumpf im Ärmel, den spektakulären Terrorismus. Dessen gesellschaftliche Bedeutung hat Guy Debord analysiert. 1988 schrieb er: Diese so vollkommene Demokratie stellt selber ihren unvorstellbaren Feind her, den Terrorismus. Sie will nämlich lieber, dass man sie nach ihren Feinden und weniger nach ihren Ergebnissen beurteilt. In diesem Vergleich schneidet sie gut ab. Wer wollte bezweifeln, dass die bürgerliche Herrschaft der islamischen Fundamentalisten vorzuziehen ist? Aber sie schneidet auch nur in diesem Vergleich gut ab. Die Möglichkeit eines guten Lebens für alle, diese Möglichkeit hat sie nicht eingelöst und sie arbeitet an der Abschaffung des Gedankens daran. Und dennoch existiert diese Möglichkeit jenseits aller Ideologien, die das Gegenteil behaupten. In Deutschland jedoch hat sich das Bürgertum in Abgrenzung von der Französischen Revolution seine eigene Ideologie geschaffen. Sie sieht das Glück im Aufgehen in der Gemeinschaft. Das bürgerliche, selbstbewusste Individuum ist hier verdächtig. Kein Wunder hat das deutsche Bürgertum doch immer schmähliche Kompromisse mit der alten Herrschaft des Adels und des Kaisertums einer Revolution vorgezogen. Im Himmel der deutschen Ideologie hat es sein Glück gesucht, doch lediglich Vernichtung gefunden. Und darin liegt seine tiefere Verwandtschaft mit den Fundamentalisten, die ihr Glück in einem anderen Himmel suchen, aber auch nur den Tod finden. So ist es kein Wunder, dass die Warnungen in Deutschland vor dem Feindbild Islam besonders laut sind, als wäre nicht jede Religion der Feind der Emanzipation. Und weil das deutsche Establishment den USA nie verzeihen wird, dass sie ihm den Griff nach der Weltmacht in zwei Weltkriegen vereitelt haben, droht nun erneut eine urdeutsche Friedensbewegung, die sich durch zwei Dinge auszeichnen dürfte. Dass sie Deutschland schon präventiv als das eigentliche Opfer halluziniert, kaum dass die USA angegriffen worden sind und zurückschlagen, was dem deutschen Staat gegen die sogenannte internationale Völkermordzentrale USA neue hegemoniale Möglichkeiten verschafft. Und dass auch ihre linke Komponente augenzwinkernd mit den Islamisten gemeinsame Sache macht, indem sie in einem klassischen Akt der Rationalisierung den Anschlägen auf das World Trade Center die besten antikapitalistischen Absichten unterstellt. und indem sie gegen den sich auflösenden Gedanken des Pursuit of Happiness die autoritäre Idee des einfachen und gerechten Lebens nach Art der Taliban stellt. Diese Mischung aber wäre die Katastrophe für jede emanzipatorische Bewegung. Ein deutsches Selbstmordattentat auf die Voraussetzung der Revolution. Noch stand dichter Rauch über dem, was von Manhattan nach dem bislang effektivsten, weil grauenvollsten Selbstmordattentat seit Beginn der Al-Aqsa-Intifada übrig geblieben war. Da tönte es bereits unisono in Deutschlands Medien. Vielleicht ist die Katastrophe ja doch ein inneres Problem der US-amerikanischen Gesellschaft. Treiben doch in ihr merkwürdige Sekten und eigenartige Neonazi-Gruppierungen ihr bombenlegerisches Unwesen. Die üblichen Orientalisten diverser deutscher Hochschulen im Verbund mit den einschlägigen Vorzeigepalästinensern, Terrorismusexperten im doppelten Sinne des Wortes, traten zu der Vorwärtsverteidigung an, die hierzulande Besonnenheit heißt. Von vorschneller Verurteilung der ach so friedliebenden islamischen Welt war da die Rede. Und keiner verkniff es sich, auf das Unrecht hinzuweisen, das den Bin Ladens, Hamas, Dschihad und wie die Mörder und Mörderbanden alle heißen, durch den Verdacht angetan worden war, sie hätten die Bomben von Oklahoma City gelegt, wo der Täter doch ein Amerikaner war. Aber selbst gesetzt den Fall, dass tatsächlich US-amerikanische Neonazis diesen bestialischen Massenmord begangen hätten, wäre auch das nur darauf hingelaufen, die antisemitische Dimension dieser Tat zu verdeutlichen. Wie die islamische Welt, so kämpfen auch amerikanische Nazis gegen das ZOG, das vermeintlich Zionist Occupied Government. Gegen dieselbe jüdische Weltverschwörung also, gegen die auch die von unseren Experten so wohl verstandene andere Vorhut der Entrechteten, die Palästinenser, die Taliban, der Irak, kämpfen. Gegen die zionistischen Machenschaften, die das Establishment der USA zu ihren Bütteln gemacht haben. Diese antisemitische Stereotypie erklärt auch die verständnisvollen Kommentare der deutschen Medien, die sich nicht entblöden, die tiefe Enttäuschung der palästinensischen Massen über die zu pro-israelische Haltung der USA als Rechtfertigung der enthemmten Freudenfeste nach dem Grauen von New York und Washington heranzuziehen. Freudenfeste oder besser Schlachtfeste, wie sie seit Monaten in den sogenannten Autonomiegebieten die Regel sind. Vergeltung und Abschreckung gelten diesen verständigen medialen Kompagnons nicht als berechtigte Abwehr und Bekämpfung solcher Gräuel, sondern als ihr wahrer Auslöser, als der tiefere Rechtsgrund des Heiligen Krieges, der nichts gewinnen, sondern nur vernichten will. Ignoriert wird, dass die Intifada nachgerade die Quittung war, die Israel dafür gereicht bekam, dass es sich in Oslo zu fast schon existenzgefährdenden Konzessionen bereit erklärt hatte. Die palästinensische Volksgemeinschaft beantwortete das israelische Friedensangebot geradezu zwanghaft mit Terror, wie übrigens jedes konkrete israelische Entgegenkommen von ihr mit einer Steigerung terroristischer Aktivitäten quittiert wird. Dieses Vorgehen folgt einer perfiden Logik, denn ein tatsächlicher Friedenskompromiss hätte das Gemeinschaftsstiftende, das, was die verarmten und ausgebeuteten palästinensischen Massen mit ihren ehemaligen Feudalherren zusammenschweißt, die heute die nationalen Führer sind, gefährdet. Den Antisemitismus, nämlich die Projektion der eigenen unerträglichen gesellschaftlichen Zustände auf Israel und die Juden überhaupt. Es ist hier ein zur Vernichtung entschlossener Antisemitismus am Werk, darin seinem nationalsozialistischen Vorbild auf qualitativer Ebene durchaus ebenbürtig, der die Wahl und Maßlosigkeit des palästinensischen Massenmordens begründet. In dieser Hinsicht kommt momentan dem Koran eine ähnliche Rolle zu, wie seinerzeit Hitlers Machwerk Mein Kampf in Deutschland. Die palästinensische Gesellschaft in ihrer jetzigen Gestalt ist konstitutionell friedensunfähig und unwillig. Allein das islamistisch inspirierte Vernichtungsprojekt hält sie zusammen. Israel scheint daraus gelernt zu haben und versucht sich wirksam, das heißt gelegentlich auch präventiv, zur Wehr zu setzen und unterliegt deshalb hierzulande verschärfter Medienhetze. Dasselbe widerfährt jetzt auch den USA. Sie werden in Deutschland für einen Frieden haftbar gemacht, den sie nicht gebrochen haben. Sie sollen von einem Krieg absehen, der ihnen ohnehin erklärt ist. Sie sollen Schwäche zeigen, die doch allein Terror nach sich ziehen würde. Wenn die deutschen Medien zusammen mit den Kämpfen eines ehemaligen deutschen Antiimperialismus, sei es als Regierungsträger, sei es als demonstrierende Regierungskritiker, um Frieden winseln, dann deshalb, weil sie das mörderische Treiben in ihrem Innersten als zutiefst gerecht empfinden. Von den Grünen bis zum Inforadio, von der FAZ bis zu den Autonomen reicht die Gemeinschaft derer, die sich klammheimlich darüber freuen, dass dem großen Teufel Amerika nun dasselbe Schreckliche widerfährt wie dem kleinen Teufel Israel. Laut sagen darf man das natürlich nicht, deswegen ergeht man sich in Ritualen der Betroffenheit und der Trauer, mit denen man schon die Verantwortung für den Nationalsozialismus abzuwehren gelernt hatte, um im selben Moment jede Präventivmaßnahme, die solche Opfer vielleicht verhindern helfen könnte, zu verurteilen. Der derzeit inszenierte Trauerkult stellt bereits den mentalen Vorlauf jenes friedensbewegten Spektakels dar, in dem künftig Opfer amerikanischer Militärschläge bejammert und gegen die Toten von New York in der Art aufgerechnet werden, wie wir sie sonst von schlesischen und anderen Landsmannschaften kennen. Also von der Gleichsetzung bis zur völligen Verkehrung von barbarischem Angriff und notwendiger Gegenwehr. Die spontanen wie einberufenen Volkstrauerorgien dieser Tage stehen in einem bezeichnenden Kontrast zur völligen Mitleidlosigkeit gegenüber den Opfern der Selbstmordanschläge in Israel. Es beschleicht einen das Gefühl, dass hier weniger die amerikanischen Plutokraten, denen man es schon immer gegönnt hat, betrauert werden, sondern eine präventive Furcht um die mutigen Moslems umgeht, denen jenes urdeutsche Gerechtigkeitsgefühl zufliegt, das sich selbst in der vermeintlichen Ohnmacht der Entrechteten wiedererkennt. Warum sonst delirieren sich die Deutschen plötzlich in den Mittelpunkt eines Krieges, der doch mit hoher Wahrscheinlichkeit den Taliban ins Haus steht? Wie anders soll man die seltsame Melange aus lamoyanter Trauer und völlig gegenstandsloser Kriegshysterie bzw. Friedensheulerei sonst verstehen? Die friedensliebende Volksgemeinschaft hat in eindringlichster Pose der Fraktionsführer der Opposition, Friedrich Merz, inszeniert. Mit der vom verflossenen Kaiser geborgten Rhetorik beschwor er vor dem Bundestag, dass es jetzt keinen Parteienzwist mehr geben dürfe und Deutschland fest an der Seite der amerikanischen Verbündeten stehe. Doch gleichzeitig wird im Land der Konsens hergestellt, dass es keinen automatischen Beistand geben werde, ein Konsens, auf den Schröder alle Maßnahmen der Bundesrepublik stützen möchte. Zusammen mit der Versicherung, man könne eh nur ein paar Düsenjäger und Logistik zur Verfügung stellen, gibt man so den begütigenden Onkel, der mäßigenden Einfluss auf die amerikanischen Rachegelüste nimmt. Wieder einmal bringt Deutschland sich als Friedensmacht ins Spiel, die deeskalierend auf den bereits den Knüppel zückenden Weltpolizisten USA einwirkt und sich so ihren aktuellen und virtuellen Verbündeten stattdessen als der freundliche Kontaktbereichsbeamte von um die Ecke empfiehlt. Deutsche Solidarität und deutsches Augenmaß, Trauer und Frieden, das heißt die augenzwinkernde Ermunterung für die Täter, so weiterzumachen wie bisher, übersetzt sich in die Sprache rot-grüner Politiker und unzähliger Kommentatoren etwa so. Man kann den Terror militärisch nicht besiegen, sondern muss seine Gründe beseitigen, zum Beispiel in der gerechten Lösung regionaler Konflikte, wie sich Claudia Roth für den Bundesvorstand der Grünen ausdrückt. Nicht nur ignorieren solche Sprüche eklatant die Logik eines Selbstmordattentats, das nicht an praktischem Gewinn und politischen Kompromissen interessiert ist, sondern eben an der Vernichtung. Ekelhafter noch. Man schiebt Israel die Verantwortung an den islamischen Terrortaten zu, als ob nicht das palästinensische Selbstmordkollektiv jeden Kompromiss torpedieren müsste, um überhaupt noch seinen rein negativen gemeinschaftlichen Zusammenhalt, den handgreiflichen Antisemitismus, erhalten zu können. Jedes militärische Eingreifen dreht bloß die Spirale der Gewalt weiter, weiß Roland Klaus, Fraktionsvorsitzender der PDS. Für diese Obszönität gilt Ähnliches, denn irgendjemand muss die Spirale in Gang gesetzt haben, und das sind im Zweifelsfall immer die Israelis. Und selbst wenn man nicht ausdrücklich so weit gehen möchte, kann man sich dergestalt immer noch auf die alte deutsche Spießerweisheit zurückziehen, dass ja schließlich alle gleich schlimm seien und ein jeder Dreck am Stecken habe. Frieden gibt es nur mit einer sozialen Komponente. Rudolf Scharping, Bundeskosovo-Minister. Also nur mit Deutschland könnte man diesen Satz gleich fortschreiben. Denn er bezieht sich auf antiimperialistische Denkmuster, die hierzulande weit in den Nationalsozialismus zurückreichen. Deutschland als Freund der jungen Nationen, das anders als die westlichen Kolonialmächte, die nur auf Öl und Profit scharf sind, uneigennützig hilft. Die deutsche Großmacht als Anwalt einer Entschuldung der vom fiesen internationalen Finanzkapital in Zinsknechtschaft gezwungenen armen Länder und Spezialistin für Volkstumsrechte mannigfaltiger Art. Warum wohl tauchte Deutschland in den Resolutionen der UN-Antirassismus-Konferenz von Durban, ungeachtet seiner das Maß der Konkurrenten bei weitem übersteigenden Kolonialgräuel, nicht auf den Listen der zu verurteilenden Kolonialmächte auf? Genau diese Versprechen gibt die Bundesregierung im Kosovo, gibt die deutsch-arabische Gesellschaft gegenüber den Arabern insgesamt, gibt der Außenminister dem Iran und dem Irak und vielen der bewaffneten Gruppen im Kampf gegen die von der zionistischen Weltverschwörung beherrschte, ungläubige Welt. Die aus diesem Ungeist geborene Bereitschaft Deutschlands zum Frieden und zur sogenannten interkulturellen Vermittlung stellt nur seine Nähe zum Terror unter Beweis und gibt den Objekten der barbarischen Angriffe eine eigene Schuld an ihrem Schicksal, wie den Israelis, oder eine Mitverantwortung, wie der US-Regierung. Dreist versichert jetzt der Außenminister Fischer, einer von Panik ergriffenen Nation, deren Regierungen seine Politik der Verständigung mit den Gotteskriegern als Versöhnungspolitik gebilligt und begrüßt hatten, dass es nichts nütze, den Kopf einzuziehen. Er will jetzt die Anschläge vergelten und lässt durchaus durchblicken, dass Deutschland dabei nach Kräften bremsen wird. Fischer will Anschläge vergelten, die doch erst durch die Spekulation darauf zustande kamen, dass die EU von einer Schwächung der USA profitieren könnte, sei es als Makler in Nahost, sei es als Wirtschaftsmacht durch Aufträge aus dem Iran. Die Politik der wohlinterpretierten Menschenrechte, die das Selbstbestimmungsrecht islamischer Terroristen im Kosovo durchsetzte, hat bereits gezeigt, dass die gezielte Internationalisierung eines innerstaatlichen Konflikts großen Einflussgewinn abwirft, der auch in Mazedonien gerade eingefahren wird. Seit dem Golfkrieg, als Deutschland noch beim Liefern von Raketenteilen an Saddam erwischt wurde, hat man gelernt, dass es besser ist, sich nicht allzu weit aus dem Fenster zu lehnen. Jetzt hat man sich dem Bremsen verschrieben, der Verhinderung der den US-Amerikanern unterstellten Rachegelüste. Die islamisch-völkische Klientel der deutschen Außenpolitik wird den Wink verstehen. Denn ein bisschen mitmachen muss das offizielle Deutschland beim Kampf gegen den Terrorismus schon, haben die Attentäter doch die Anmaßung begangen, selbst in die Hand genommen zu haben, was doch eigentlich Aufgabe deutscher oder europäischer Vermittlungstätigkeit zu sein hätte. Militärische Schläge so klein wie möglich zu halten und danach mit dem bereitwillig eingestrichenen moralisch-pazifistischen Mehrwert wieder in islamisch-westlichem Dialog zu machen. Das ist die offizielle wie inoffizielle Zielvorgabe Deutschlands. Machtpolitisches Kalkül allein aber erklärt nicht jene Wärme, jene gegen jede Kritik resistente und jede Entnazifizierung überdauernde Seelenverwandtschaft der Deutschen mit den moslemischen Glaubens- und Volkstumskriegern. Die in Deutschland gebetsmühlenhaft aufgetischte Mär, dass der Islam eine nette, freundliche Religion sei, die nur von einigen Fehlgeleiteten und das auch aus nachvollziehbaren Gründen zum radikalen Islamismus verkehrt werde, will fortwährend vertuschen und plaudert doch stets unfreiwillig aus, wie viel entscheidende Komponenten der deutschen Ideologie sich im Islam aufgehoben fühlen dürfen. Seiner selbst als Inhaber einer überlegenen Kultur, nicht Zivilisation, gewiss, fühlt man sich stets gedemütigt, betrogen, um seinen historischen Rang geprellt, und zwar von denselben Agenten der weltweiten Finanzoligarchie, von den USA und Israel. Das dumpfe Verfangensein in einer Endsiegmentalität, die ruhig die gesamte Welt in Trümmer legen will, einschließlich des eigenen Lebens, der Hass auf Schönheit und Genuss, all das, was den Islam ausmacht, bringt auch denen auf die inneren Werte geeichten Deutschen in Wallung. Dass sich Politiker wie Friedhelm Pflüger, sogenannte Nahostexperten wie der wieder aus der Versenkung hervorgeholte Peter Scholl-Latour und Kommentatoren der Süddeutschen Zeitung gemeinsam darüber freuen, dass es durch die islamische Herausforderung nun endlich mit der vermeintlichen Spaßgesellschaft ein Ende habe, spricht für sich. Die Festzementierung und Hypertrophierung von Herrschaftsverhältnissen durch absurdeste selbst auferlegte Regeln, die Verteufelung des Abstrakten und jeder Freiheit, das Lob von Dummheit und Armut, das der Islam als Ideologie archaischer Gesellschaften des einfachen Tauschs und der unmittelbaren Herrschaft singt, ist auch die Melodie des deutschen Gemüts. Eine gegen jede Zivilisation, gegen jede Individuation gerichtete Gemeinschaft der Beschädigten wie Beschädiger. Der Islam ist Heidegger für Analphabeten. Das Sein zum Tode ist der Dschihad. Dass er weiter möglichst ungehindert zum Zuge kommen kann, das ist der Grund des unbedingten Friedenswillens, auf dass das deutsche Wesen sich in Gestalt des muslimischen Selbstmordattentäters doch noch an der Welt rächen könne. Ein solches Rachebedürfnis, das auf gespenstische Art feixende Linke und vor Freude umherballernde Palästinenser eint, hat überhaupt nichts zu tun mit dem nur allzu gebotenen Kampf gegen die kapitale Vergesellschaftungsform in ihrer mörderischen Absurdität. Vielmehr ist das islamische Gotteskriegertum die fortgeschrittenste Kraft jener Dynamik, in der die bürgerliche Gesellschaft ihre eigenen Freiheitsmöglichkeiten negiert und annulliert. Dieser Kampf ist keiner für Freiheit von bürgerlicher Zurichtung, sondern einer für das glatte Gegenteil, für weitaus barbarischere Herrschaftsformen, deren sozialer Kitt das Almosen, deren libidinöser Klebstoff die Entrechtung von Frauen und sogenannten sexuell Perversen ist. Mit ihrem Multikulti-Gewese betreiben saturierte Alt-68er Verrat an der Aufklärung. Das Blatt des regierungsamtlichen Antisemitismus, die Taz, liefert dafür den adäquaten ideologischen Überbau, den Antirassismus. Man dürfe die islamische Kultur nicht verurteilen, die wir nicht so recht verstünden, dafür aber umso bereitwilliger akzeptieren müssten, heißt es nicht nur dort. Nicht nur stinkt der darin ausgesprochene unbedingte Wille zum Festhalten an den gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie sind, das Akzeptieren noch der übelsten Deformationen, das sie den in ihren Befangenen auferlegt, das Bejahen noch der irrwitzigsten Amokläufe des notwendig falschen Bewusstseins zum Himmel. Wie sehr solch verständnisinniger Antirassismus sich dem kolonialistischen Wunschtraum des guten Wilden verdankt, der den höchst eigenen Wunsch nach Regression mit dem Exoten drapiert und diesem in die Schuhe schiebt, merkt schon keiner mehr. Dass sich an diesem bösen Spiel auch bis zum Selbsthass desillusionierte Linke beteiligen, die im Islam Befreiung hin zur Selbstbestimmung wittern, ist das eigentlich Alarmierende. Die Islamisierung ist in Wirklichkeit die Befreiung von jeder Möglichkeit der Befreiung. Sie ist zusammen mit dem Nationalsozialismus der größte und mächtigste Feind, den die Revolution je hatte. Schon deswegen ist die Warnung vor einem angeblich bevorstehenden Kampf der Kulturen ein einziger Schwachsinn, weil der Islam keine autonome, der westlichen Zivilisation äußerliche Kultur, sondern als moderne Form von Elendsverwaltung deren eigene finstere und mörderische Kehrseite darstellt. Barbarei als eine der kapitalistischen Vergesellschaftung im Doppelsinne des Wortes entsprungene gesellschaftliche Formation, die in sich selbst die Möglichkeit ihrer Aufhebung liquidiert hat und in rein selbstzweckhafter Raserei ihren einzigen Daseinszweck findet und deswegen nur von außen, das heißt mit der vereinten militärischen Gewalt der anderen Staaten, zu brechen ist. Wie die Alliierten im Nationalsozialismus ihr eigenes alter Ego bekämpften, so werden die USA nun im Islamismus gegen die barbarische Ausgeburt ihrer eigenen Vergesellschaftung antreten. Ein an sich unmögliches Unterfangen, dem man doch alles Gute wünschen muss, insoweit es zur Folge hat, dass im Windschatten der Militärschläge der insbesondere im letzten Jahr gestiegene internationale Druck von Israel wenigstens temporär wieder weicht und Israel in die Lage versetzt, sich seinerseits ohne unerbetene Einmischung von außen der akuten Bedrohung angemessen zu erwehren. US-amerikanische Militärschläge gegen islamistische Zentren hätte jeder bis auf Weiteres zu begrüßen, der die Emanzipation von der wahren Form von Markt und Staatlichkeit nach wie vor als Bedingung menschlicher Selbsttätigkeit mithin des Eintritts aus der Vorgeschichte in die Geschichte begreift. Sollte wirklich Afghanistan das erste Ziel eines US-Gegenschlages sein, wäre zu fordern, dass dieser so konsequent wie möglich erfolgt, das heißt einen Sturz nicht nur des Taliban-Regimes, sondern auch die Verhinderung weiterer islamistischer Herrschaft bewirkt und nicht auf Afghanistan beschränkt bleibt. Dies scheint aufgrund der in der Vergangenheit stattgehabten Unterstützung islamistischer Aktivitäten auch durch die amerikanische Außenpolitik nicht garantiert zu sein. Immerhin hat auch der heute in einer von grundsätzlichen Problemen islamischer Barbarisierung ablenkenden Weise zum Oberschurken stilisierte Bin Laden seine erste militärische Ausbildung und politische Instruktion von amerikanischen Dienststellen im Kampf gegen die Sowjetunion erhalten. Dennoch hätte eine solche Forderung, so symbolisch sie angesichts der realen Machtlosigkeit radikaler Linker auch sein mag, eine emanzipatorische Stoßrichtung. Islamisch-völkische Bewegungen und Staaten stellen derzeit das wesentliche Kontingent des Antisemitismus dar, der gegen Israel schreit und es in Wahrheit auf alle Juden abgesehen hat. Die Beseitigung islamischer Herrschaft würde die Bevölkerungen dieser Länder dem muslimischen Götzendienst entreißen, um sie mit allen brutalen Konsequenzen dem kapitalistischen Warenfetisch direkt zu unterwerfen. Sie würde einerseits die realen Bedingungen von Antisemitismus und Islamismus unangetastet lassen und die vom Wahn Besessenen aufgrund der nicht zu erwartenden Linderung des Elends möglicherweise in ihren barbarischen Intentionen bestärken. Andererseits könnte die militärische Bezwingung des Islamismus den Blick von islamischer Elendsverklärung, Selbstkasteiung und Mordlust fort auf die von der kapitalistischen Vergesellschaftung hervorgebrachten materiellen Potenziale lenken und den Wunsch nach kommunistischer Aneignung aufkeimen lassen. Da letztlich niemand gezwungen werden kann, Moslem zu sein, sondern sich stets auf neue dazu entscheiden muss, deshalb ist auch die Denunziation anti-islamischer Positionen als rassistisch ebenso dumm wie demagogisch, ist auch den heute Verblendeten und Verbohrten die Neuformulierung einer Willensbekundung anzuempfehlen, deren Richtigkeit nicht durch die schäbige Entwicklung einiger, die sie früher lauthals schrien, entwertet wurde. Wir wollen alles. Es ist ein Albtraum, ich weiß es. Morgen werde ich aufwachen und alles nur geträumt haben, wie ich träume, dass ich im Abitur versage. Nein, es war kein Albtraum, es ist wirklich passiert. Das Fernsehen zeigt uns rauchende Trümmer, schreiende Menschen und jubelnde Palästinenser in Nablus und Jerusalem, die zur Feier des Tages Knafi und Baklava umsonst abgeben. Jetzt warte ich nur noch darauf, dass irgendeine edle Seele aufsteht und sagt, die Anschläge von New York und Washington müssten im Zusammenhang mit dem Kampf der dritten Welt gegen die erste gesehen werden. Wetten, dass es im Laufe der nächsten Wochen passieren wird, sobald sich der Trümmerrauch über Manhattan gelegt hat? Es gibt ein Milieu in Europa, das den Einsatz von Feuerwerkskörpern zu Silvester unschön findet und den Staatsterrorismus verurteilt, aber für individuelle Akte des Terrors durchaus Sympathien empfindet, vorausgesetzt, sie spielen sich nicht vor der eigenen Wohnungstür ab, sondern im Baskenland, Irland oder Palästina. Weiß noch jemand, wer Leila Shalit war? Eine attraktive junge Frau, die Ende August 1969 eine TWA-Maschine auf dem Weg von New York nach Athen entführt hatte und zur Landung in Tel Aviv zwingen wollte. Weil die israelischen Behörden nicht kooperierten, musste die Maschine in Damaskus landen. Da durfte Frau Shalit 2 Wochen einsitzen und dann nach Jordanien ausreisen, wo sie als Heldin empfangen wurde. Ein Jahr später versuchte sie es noch einmal. Diesmal wollte sie einen El Al-Jet auf dem Flug von Amsterdam nach New York kidnappen. Es kam zu einem Kampf mit israelischen Sicherheitsleuten an Bord der Maschine. Ihr Begleiter wurde getötet, sie selbst niedergeschlagen, nachdem sie eine Handgranate geworfen hatte, die allerdings nicht zündete. Die Maschine konnte in London landen, wo Frau Shalit festgenommen und nach genau 28 Tagen von ihren Freunden freigepresst wurde. Seitdem erzählt sie, wie schlecht der Service an Bord des El Al-Fliegers war, wie brutal sie von den Israelis behandelt wurde, welche Verletzungen an Leib und Seele sie erlitten und welche Traumata behalten hatte. Anfang 2001 war Leila Shalit wieder in London auf Einladung eines Labour-Abgeordneten, um über Irak und Palästina zu sprechen. »Ich bin und war nie eine Terroristin«, erklärte sie unter zustimmendem Nicken ihrer Gastgeber. »Ich war eine Freiheitskämpferin.« Am Tag der Arbeit trat sie dann in Zürich auf, eingeladen vom 1. Mai-Komitee zur offiziellen Kundgebung der Schweizer Arbeiterklasse, deren allergrößte Sorge nicht der Status der Ausländer in der Schweiz, sondern die Staatenlosigkeit der Palästinenser ist. So human, liberal und ausländerfreundlich können die Eidgenossen sein, solange nicht ihre eigenen Belange tangiert werden. Zurück nach Deutschland. Als in Afghanistan die Buddha-Statuen von Bamiyan mit Kanonen pulverisiert wurden, da gab es auch in Deutschland Proteste, die freilich so zahnlos blieben wie die saisonalen Aufrufe der Schriftsteller zu mehr Toleranz. Doch nicht alle empörten sich. Einige versuchten auch, den Bildersturm des Taliban-Regimes immanent, also aus der Sicht der Kanoniere, zu erklären. Das Lamento über die Zerstörung ist zuallererst die Frucht einer entpolitisierten bürgerlichen Ästhetik, belehrte uns ein Feingeist in der Süddeutschen Zeitung, der ebenso wie die Taliban mit der bürgerlichen Ästhetik gebrochen hatte. Der Bildersturm der Taliban gilt einer ganzen Kultur der Sichtbarkeit, von der sich das Regime in einem politischen Akt absetzt. Noch anmutiger war eine Apologetik im Feuilleton der Frankfurter Rundschau. Der Verfasser nannte die Proteste das übliche Spektakel, bei dem alle zivilisierten Nationen um die schärfste Verurteilung dieses barbarischen Aktes wetteiferten und setzte tatsächlich zivilisiert und barbarisch in ironisierende Anführungszeichen. Zugleich erklärte er, worin das eigentliche Problem liege, nämlich darin, dass die ökonomisch-kulturelle Kolonisation durch den Westen sehr viel mehr dazu beiträgt, die buddhistische Lebensweise auszuhöhlen und zu entwerten, als die dekonstruktiven Maßnahmen der Taliban. Ich bin sicher, ein kulturkritischer Beitrag ist schon im Entstehen begriffen, in dem uns erklärt wird, auch die letzten Attentäter hätten aus einem tiefen Glauben heraus, den wir nicht nachvollziehen können, gehandelt und nicht mehr Schaden angerichtet als die Abrissbirnen des Kapitalismus und die Agenten der Kolonisation weltweit anrichten würden. Denn für den Umgang mit durchgeknallten Fundamentalisten aus der islamischen Welt gilt für coole Kommentatoren eine Parole: Nur nicht provozieren, die Irren könnten böse werden. Deswegen zeigt uns Peter Dutschig in der ARD jubelnde Palästinenser und sagt, sie würden es nicht so meinen, wie es aussieht. Deswegen sagt uns Heiko Flottau in der Süddeutschen Zeitung, die winzige Minorität der islamistischen Terrorgruppen habe bei der großen Mehrheit der Bevölkerung keinen Rückhalt. Nur um ein paar Absätze weiter zu erklären, kein Politiker in Ägypten habe den Mut gehabt, öffentlich für einen liberalen Professor einzutreten, der von den Islamisten terrorisiert ins holländische Exil gehen musste. Solche kleinen Widersprüche nehmen wir gelassen hin, wenn es darum geht, einen Terror schön zu reden, dessen irrationaler Furor uns fasziniert, weil er so rein und so selbstlos ist. Wir Abendländer haben keine Probleme, den Fanatismus von Christen und Juden zu verdammen. Nur bei fanatischen Moslems neigen wir zu einer Haltung, wie man sie normalerweise gegenüber kleinen Kindern und erwachsenen Autisten annimmt. Sie wissen nicht, was sie tun, aber sie meinen es irgendwie gut. Würde in einem christlichen Land, in Italien oder Schweden, ein paar Moslems oder Juden der Prozess gemacht, weil sie als Sozialarbeiter getarnt missioniert haben sollen, und würde ihnen dafür lange Haft oder gar die Todesstrafe drohen, könnte man den Aufschrei der Empörung bis zum Nordpol hören. Wenn so etwas aber in Afghanistan passiert, fährt eine Delegation hin, wartet geduldig, bis sie von ein paar nachgeordneten Chargen empfangen und zum Verlassen des Landes aufgefordert wird. Ende der Intervention. Ja, man will die Irren nicht weiter provozieren und ein wenig bewundert man auch die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich über alle Spielregeln hinwegsetzen. Das beste Beispiel für diese postliberale und präsuizidale Haltung ist immer noch die Affäre um Salman Rushdie. Als die Fatwa, das religiöse Todesurteil, gegen ihn verhängt wurde, konnte man in vielen Feuilletons Wortmeldungen lesen, deren Grundlage der Respekt für Exoten war, egal wie sie sich benehmen. Am Ende dieser Kniefälle vor dem Multikulti-Prinzip stand dann die Conclusio, man fände die Fatwa nicht gut, aber irgendwie wäre Rushdie doch selbst schuld, er hätte sich mit den Mullahs nicht anlegen sollen. Die Orientalistin Annemarie Schimmel nannte die Morddrohung etwas Grässliches. Andererseits habe Rushdie auf eine sehr üble Art die Gefühle gläubiger Moslems verletzt, sie selbst habe erwachsene Männer weinen sehen. Das war für den Börsenverein des deutschen Buchhandels kein Grund, sich von seiner Friedenspreisträgerin zu distanzieren, ganz im Gegenteil. Der Preis wurde ihr umso liebevoller vor die Füße gelegt. Rushdie hat die Fatwa überlebt. Die Menschen im World Trade Center hatten keine Chance. Und nun tritt Kanzler Schröder vor die Mikrofone und redet Klartext. Es war, sagt er, ein Angriff auf die zivilisierte Welt. Richtig, Gerhard Schröder, und wir alle haben ihn begünstigt. Wie lange zog sich der Prozess um das Attentat auf die Berliner Diskothek La Belle hin? Haben deutsche Politiker nicht auf einen Abbruch des Verfahrens gedrängt, um die Beziehungen zu den arabischen Staaten nicht zu gefährden? Ein bisschen Frieden ist gut für die Hitparade. Ein bisschen Terror nehmen alle in Kauf, um die Exporte stabil zu halten. Samuel Huntington hatte recht, es findet ein Kampf der Kulturen statt. Es geht nicht um globale Gerechtigkeit, nicht um die legitimen Rechte der Palästinenser oder eines anderen unterdrückten Volkes. Es geht um die reine Lust am Morden, die inzwischen nicht einmal einen Vorwand braucht. Aber auch diese Akte werden ihre Apologeten finden, denn die Terroristen fliegen die gleichen Flugzeuge wie wir und telefonieren mit den gleichen Handys. So gesehen sind sie Menschen wie wir. Mit dem kleinen Unterschied, dass sie an den sofortigen Einzug ins Paradies glauben, wenn sie sich opfern. Wogegen nichts einzuwenden wäre, wenn sie nicht so viele mitnehmen würden, die diesen Glauben nicht teilen. Menschen, die andere Vorstellungen vom Paradies haben und die sich weder opfern noch geopfert werden wollen. Egal, wer die Täter und Hintermänner waren, ob sie gefunden werden oder nicht, es wird nicht der letzte Anschlag bleiben. Am Anfang waren es Auto- und Kofferbomben, dann menschliche Bomben und nun sind es Flugzeuge, die punktgenau ins Ziel gelenkt werden. Die eskalative Logik schreit nach Fortsetzung. Wer imstande ist, das World Trade Center zum Einsturz zu bringen und das Pentagon in Brand zu setzen, der kann auch mehr. Der wird als nächstes eine Atombombe klauen oder kaufen und nicht zögern, sie auch zu zünden. Nichts für ungut, ist ja nur ein Albtraum. große und symbolische Katastrophen sind in der Geschichte der Menschheit immer wieder Anlass zu einer Besinnung gewesen, in der die Mächtigen der Welt ihre Hybris ablegen, Gesellschaften sich selbst reflektieren und ihre Grenzen erkennen. Nichts dergleichen ist nach dem Kamikaze-Angriff auf die Nervenzentren der USA in der kapitalistischen Weltgesellschaft zu beobachten. Fast scheint es so, als hätte der barbarische Angriff aus dem Dunkeln der Irrationalität nicht nur das World Trade Center platt gemacht, sondern auch den letzten Rest von Urteilsvermögen der weltdemokratischen Öffentlichkeit. Diese Gesellschaft will sich im Spiegel des Terrors nicht selbst erkennen, sondern sie wird unter dem Eindruck des Grauens sogar noch selbstgefälliger, bornierter und unreflektierter als zuvor. Je gewaltsamer sie auf ihre Grenzen hingewiesen wird, desto heftiger pocht sie auf ihre Macht und desto sturer kultiviert sie ihre Eindimensionalität. Nach dem Terroranschlag verhalten sich die Funktionseliten, die Medien und das Fußvolk des globalen Systems von Marktwirtschaft und Demokratie, als wären sie allesamt Schauspieler und Statisten in einer Realinszenierung des Films Independence Day. Hollywood ahnte ein apokalyptisches Ereignis voraus und verfilmte es als Darstellung von patriotischem Kitsch und hinterweltlerischer Moral. So hat die Kulturindustrie die Wirklichkeit der Katastrophe banalisiert und entwirklicht, bevor sie überhaupt wirklich wurde. Die spontane Trauer und Fassungslosigkeit wird überlagert von den falschen Ritualen eines programmierten Reaktionsmusters, das jedes Verständnis für den inneren Zusammenhang von Terrorismus und herrschender Ordnung unmöglich macht. Die Verhärtung des offiziellen demokratischen Bewusstseins zur wütenden Besinnungslosigkeit wird deutlich, wenn der Laiendarsteller des US-Präsidenten einen monumentalen Kampf des Guten gegen das Böse beschwört. Durch dieses naive Weltbild werden die eigenen inneren Widersprüche nach außen projiziert. Es ist das elementare Schema aller Ideologie. Statt den Komplex der Zusammenhänge aufzudecken, in den man selbst verwickelt ist, muss eine fremde Ursache für die Ereignisse gefunden und ein externer Feind definiert werden. Aber im Unterschied zu den pubertären Traumwelten Hollywoods wird es in der harten Wirklichkeit der zerbrechenden Weltgesellschaft kein Happy End geben. In dem Film Independence Day sind es sinnigerweise Außerirdische, die Gottes eigenes Land angreifen und natürlich heroisch zurückgeschlagen werden. Diesen Part des außerweltlichen, außerkapitalistischen und außervernünftigen Aliens soll nun offenbar der militante Islamismus übernehmen, als handele es sich um eine soeben entdeckte fremde Kultur, die sich als finstere Bedrohung entpuppt. Auf der Suche nach dem Ursprung des Bösen blättert man im Koran, als ließen sich dort die Motive für die sonst unerklärlichen Taten finden. Aufgestörte westliche Intellektuelle entblöden sich nicht, den Terrorismus als Ausdruck eines vermeintlich vormodernen Bewusstseins zu bezeichnen, das die Epoche der Aufklärung verpasst habe und deshalb die wunderbare westliche Freiheit zur Selbstbestimmung, den freien Markt, die liberale Ordnung und überhaupt alles Gute und Schöne der westlichen Zivilisation in Akten des blinden Hasses verteufeln müsse. Als hätte es nie eine intellektuelle Reflexion über die Dialektik der Aufklärung gegeben und als hätte sich der liberale Begriff des Fortschritts in der katastrophalen Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht längst blamiert, kehrt in der Verwirrung über den neuartigen Akt des Wahnsinns die ebenso arrogante wie ignorante bürgerliche Geschichtsphilosophie des 18. und 19. Jahrhunderts als Gespenst zurück. Im krampfhaften Versuch, die neue Dimension des Terrors einem fremden Wesen zuzuschreiben, fällt das westlich-demokratische Raisonnement endgültig unter jedes intellektuelle Niveau. Aber die Tatsache des inneren Zusammenhangs aller Erscheinungen in der globalisierten Gesellschaft lässt sich so billig nicht wegdefinieren. Nach 500 Jahren blutiger Kolonial- und Imperialismusgeschichte, nach 100 Jahren einer gescheiterten staatsbürokratischen Industrialisierung und nachholenden Modernisierung, nach 50 Jahren destruktiver Integration in den Weltmarkt und 10 Jahren unter der absurden Herrschaft des neuen transnationalen Finanzkapitals gibt es in Wahrheit keinen exotischen orientalischen Raum mehr, den man als fremd und äußerlich begreifen könnte. Alles, was heute geschieht, ist unmittelbar oder vermittelt ein Produkt des zwanghaft vereinheitlichten Weltsystems. Die One World des Kapitals ist selber der Schoß, der den Megaterror gebiert. Es war die militante Ideologie des westlichen ökonomischen Totalitarismus, die den ebenso militanten neoideologischen Wahnvorstellungen den Weg geebnet hat. Das Ende der staatskapitalistischen Ära und ihrer Ideen wurde zum Anlass genommen, die kritische Theorie überhaupt zum Schweigen zu bringen. Die Widersprüche der kapitalistischen Logik dürften nicht mehr zur Sprache kommen, sie wurden für nicht existent und die Frage der sozialen Emanzipation jenseits des warenproduzierenden Systems für irrelevant erklärt. Mit dem vermeintlich endgültigen Sieg des Markt- und Konkurrenzprinzips begann die intellektuelle Reflexionsfähigkeit der westlichen Gesellschaften zu erlöschen. Die Menschen dieser Welt sollten identisch werden mit kapitalistischen Funktionen, obwohl die Mehrheit bereits als überflüssig abgestempelt war. Während die finanzkapitalistischen Krisenmechanismen des Shareholder Value Milliarden von Menschen in Armut und Verzweiflung stürzten, sang die Mehrheit der globalen Intelligenzia wie zum Hohn das Lied des marktwirtschaftlich-demokratischen Optimismus. Sie haben jetzt die Quittung bekommen. Wenn die kritische Vernunft verstummt, tritt an ihre Stelle der mörderische Hass. Die objektive Unhaltbarkeit der herrschenden Produktions- und Lebensweise macht sich dann nicht mehr auf rationale, sondern auf irrationale Weise geltend. So folgte dem Rückzug der kritischen Theorie der Vormarsch des religiösen und ethnorassistischen Fundamentalismus. Solange sich die grundsätzliche emanzipatorische Kapitalismuskritik nicht neu formiert, werden die Ausbrüche von sozialer und ideologischer Paranoia zum alleinigen Gradmesser für das Ausmaß, in dem die Widersprüche der Weltgesellschaft herangereift sind. Unter diesen Bedingungen bedeutet die neue Qualität des Megaterrors in den USA, dass die offiziell ignorierte und heruntergeredete Krise des globalisierten kapitalistischen Systems eine neue Dimension angenommen hat. Was als fremdartige Furie des Terrors erscheint, ist aber nicht nur auf dem Nährboden der marktwirtschaftlichen One World herangewachsen, sondern auch von den repressiven Machtapparaten der westlichen Demokratien selber gezüchtet worden, die jetzt ihre Hände in Unschuld waschen. Es handelt sich um Irrläufer des Kalten Krieges und der daran anschließenden demokratischen Weltordnungskriege. Saddam Hussein wurde vom Westen gegen das iranische Mullah-Regime aufgerüstet, das seinerseits aus der Modernisierungsruine des Schah-Regimes gekrochen war. Die Taliban wurden von den USA gepäppelt, geschult und mit effizienten Flugabwehrraketen ausgerüstet, weil damals alles zum Reich des Guten zählte, was gegen die Sowjetunion gerichtet war. Und der jetzt zur mythischen Figur des Bösen aufgeblasene Wirrkopf Osama bin Laden betrat aus demselben Grund ursprünglich als Baby der westlichen Geheimdienste die Weltarena der bewaffneten Paranoia. Der Sicherheitsimperialismus der NATO, der die vom Kapital nicht mehr reproduzierbare Menschheit gewaltsam unter Kontrolle halten will, bedient sich auch aktuell befreundeter Folterregimes und diverser Gestalten des Wahnsinns in der Türkei, in Saudi-Arabien, Marokko, Pakistan, in Kolumbien und anderswo. Aber weil diese Welt aus den Fugen geht, verselbstständigt sich ein Wechsel bald nach dem anderen. Das Baby von heute ist immer schon das unbegreifliche Monster von morgen. Fürsten des Terrors, die Gotteskrieger und Clanmilizen, sind allerdings keineswegs nur äußerlich vom Westen instrumentalisierte Kräfte, die ihm nun zu entgleiten beginnen. Auch ihr Geisteszustand ist nicht mittelalterlich, sondern postmodern. Die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen dem Bewusstsein der marktwirtschaftlichen Zivilisation und dem Bewusstsein der islamischen Terroristen können nicht allzu sehr erstaunen, wenn man bedenkt, dass es sich bei der Logik des Kapitals um einen irrationalen Selbstzweck handelt, der nichts anderes als säkularisierte Religion darstellt. Auch der ökonomische Totalitarismus teilt die Welt in Gläubige und Ungläubige. Die herrschende Zivilisation des Geldes kann die Abkunft des Terrors nicht rational analysieren, weil sie sonst sich selbst in Frage stellen müsste. So definiert der angeblich aufgeklärte Westen den Islamismus ebenso als Werk des Teufels, wie dieser umgekehrt den Westen. Die irrationalen dichotomischen Bilder von Gut und Böse gleichen sich bis zur Lächerlichkeit. Was in den Köpfen der Chefterroristen vorgeht, ist seiner Natur nach nicht bizarrer als die Art und Weise, wie die Chefmanager der globalen Marktwirtschaft Mensch und Natur unter dem destruktiven Zwang des abstrakten betriebswirtschaftlichen Kalküls wahrnehmen und zurichten. Der religiöse Terror schlägt ebenso blind und sinnlos zu wie die unsichtbare Hand der anonymen Konkurrenz, unter deren Regiment permanent Millionen von Kindern verhungern. Um nur ein Beispiel zu nennen, das den angesichts der Opfer von Manhattan zelebrierten Kult der Betroffenheit in ein seltsames Licht taucht. Wenn die Medien zwischen den Zeilen eine heimliche Bewunderung für die ungeahnten technischen und logistischen Fähigkeiten der Terroristen erkennen lassen, wird auch in dieser Hinsicht die Verwandtschaft der Seelen deutlich. Beide Seiten gehören gleichermaßen der modernen instrumentellen Vernunft an. Denn auf beide trifft zu, was in Melvilles Moby Dick, dieser großen Parabel auf die Moderne, der unheimliche Kapitän Ahab sagt. Alle meine Mittel sind vernünftig, nur mein Zweck ist wahnsinnig. Die Ökonomie des Terrors entspricht spiegelbildlich dem Terror der Ökonomie. So erweist sich der Selbstmordattentäter als die logische Fortsetzung des einsamen Individuums in der universalen Konkurrenz unter den Bedingungen der Aussichtslosigkeit. Was hier zum Vorschein kommt, ist der Todestrieb des kapitalistischen Subjekts. Dass dieser Todestrieb dem westlichen Bewusstsein selbst inhärent ist und nicht nur durch die soziale, sondern auch durch die geistige Trostlosigkeit des totalitären Marktsystems ausgelöst wird, beweisen die periodischen Amokläufe von Mittelstandskindern in den Schulen der USA und das Attentat von Oklahoma, das bekanntlich ein authentisches Produkt des inneren Wahnsinns der USA war. Der auf ökonomische Funktionen reduzierte Mensch wird ebenso verrückt wie der Mensch, den der Verwertungsprozess als überflüssige Existenz ausspuckt. Die instrumentelle Vernunft entlässt ihre Kinder. Weil der irrationale Kern seiner Ideologie dem islamischen Fundamentalismus gleicht wie ein Ei dem anderen, kann der Kapitalismus nur noch zum Kreuzzug aufrufen, zum heiligen Krieg der westlichen Zivilisation. Allein solche Opfer, die Star-Kolumnistinnen der USA, Broker in Manhattan und Bürger der westlichen Freiheit sind, gelten als wirkliche Opfer und werden in Gedenkgottesdiensten beweint. Der Tod von irakischen Zivilisten und serbischen Kindern dagegen, die von Bomben aus 10 Kilometern Höhe zerfetzt wurden, weil die kostbare Haut der Piloten nicht geritzt werden durfte, erschienen nicht als Menschenopfer, sondern als Kollateralschaden. Sogar vor den Toten macht die globale Apartheid nicht Halt. Der westliche Begriff der Menschenrechte enthält als stumme Voraussetzung die Verkäuflichkeit der Person und die Zahlungsfähigkeit. Wer diese Kriterien nicht erfüllen kann, ist eigentlich kein Mensch mehr, sondern ein Stück Biomasse. So teilt der westliche Fundamentalismus die Welt auf in das angeblich zivilisierte Reich einerseits und die neuen Barbaren andererseits, wie der französische Publizist Jean Ruffin schon Anfang der 90er Jahre feststellte. Das Imperium wankt. Innerhalb weniger Monate hat sich der Mythos der ökonomischen Unverwundbarkeit durch den Zusammenbruch der New Economy blamiert. Jetzt ist der Mythos der militärischen Unverwundbarkeit zusammen mit dem Pentagon in Flammen aufgegangen. Das utilitaristische Denken der Funktionseliten versucht sogar aus dieser Katastrophe noch Nutzen zu schlagen. Denn mitten im Absturz der Finanzmärkte hat man plötzlich den Stoff für eine Dolchstoßlegende. Nicht die herrschende Ordnung ist obsolet, wenn weitere Finanzblasen platzen und womöglich die Weltmarktwirtschaft kollabiert, sondern der externe Schock des Terrorschlags soll dann die Ursache gewesen sein, so Wim Duisenberg, Präsident der Europäischen Zentralbank. Das Systemversagen wird in die externe Bosheit der fremdartigen Ungläubigen umdefiniert, aber dadurch nicht ungeschehen gemacht. Gleichzeitig rollt eine Welle der ebenso hysterischen wie schmalzigen Kriegspropaganda, als schrieben wir den August 1914. Überall melden sich zuhauf Freiwillige, mitten im Crash steigen die Aktien der Rüstungsindustrie, fast schon macht sich Hoffnung auf eine Kreuzzugskonjunktur bereit. Aber klandestine Gruppen von Männern, die mit Messern und Teppichschneidern bewaffnet sind, fordern nicht die Massenmobilisierung und Bündelung aller gesellschaftlichen Kräfte heraus. Der Terror stellt kein äußeres Gegenimperium auf derselben Ebene von Staatlichkeit und Kriegswirtschaft dar. Er ist die innere Nemesis des globalisierten Kapitals selbst. Deshalb kann er keinen neuen Rüstungsboom hervorrufen. Auch militärisch wird der Kreuzzug ins Leere gehen. Ob mögliche Vergeltungsschläge der USA wie gehabt aus 10 Kilometern Höhe irgendeine Zivilbevölkerung dezimieren oder ob Bodentruppen unter hohen Verlusten durch entlegene Bergregionen irren, wie es die Armee der Sowjetunion in Afghanistan erfahren musste. Aus dem Pseudokrieg gegen die von ihm selbst hervorgebrachten Dämonen der Weltkrise wird der Kapitalismus keine Nahrung für sein Fortleben mehr saugen können. Es sind auch Stimmen der Vernunft zu hören, von Feuerwehrleuten in New York bis zu einzelnen Journalisten und Politikern, die wenigstens sagen, dass ein Krieg völlig sinnlos wäre. Aber diese Vernunft droht hilflos zu bleiben und von der Welle der Irrationalität weggeschwemmt zu werden, wenn sie nicht zu einer Analyse der Krisenverhältnisse findet. Es gibt nur einen Weg, dem Terror wirklich den Nährboden zu entziehen. Die emanzipatorische Kritik am globalen Totalitarismus der Ökonomie. In seinem Selbstverständnis ist der Westen die freie Welt, die demokratische Welt, die vernünftige Welt, kurz die beste aller möglichen Welten. Diese Welt sei pragmatisch und offen, ohne utopischen und totalitären Anspruch. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden, wie es die Toleranz der europäischen Aufklärung versprochen hat. Und die Repräsentanten dieser Welt sagen, dass sie Realisten sind. Sie behaupten, dass ihre Institutionen, ihr Denken und Handeln sich in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen der Gesellschaft befinden, mit der Realität, wie sie nun einmal ist. Der Sozialismus, so hören wir, sei deswegen untergegangen, weil er unrealistisch war. Zusammen mit dem Sozialismus soll jede Utopie einer grundsätzlichen Veränderung der Gesellschaft für immer begraben werden. Und die ehemaligen Kritiker des westlichen Way of Life drängeln sich an der Kasse des Realismus, um noch rechtzeitig ihre Eintrittskarte in die globale Marktwirtschaft zu lösen. Diese Idylle der Toleranz und der globalen marktwirtschaftlichen Demokratie hat jedoch einen neuen Feind herausgefordert. Zwar ist der Sozialismus tot, aber dafür ist der religiöse Fundamentalismus in die Arena getreten. Der Fundamentalismus ist hässlich, viel hässlicher, als es der Sozialismus jemals sein konnte. Und in den Augen der westlichen Ideologen sieht er ziemlich arabisch aus. Das Pentagon hat vor 10 Jahren damit begonnen, den islamischen Fundamentalismus als historischen Ersatzfeind zu konstruieren. Als strategisches Kampfgebiet gilt jetzt der muslimische Krisenbogen von Pakistan bis Mauretanien. Wie in den Zeiten des Kalten Krieges gegen den Sozialismus werden nun in der neuen Konstellation alle politischen Kräfte unterstützt, die sich für den Westen und gegen den Fundamentalismus erklären, auch wenn es sich dabei um noch so korrupte und grausame Regimes handelt. Aber die neue strategische Rechnung, mit der die westlichen Spezialisten für Feindbilder ihre weitere Existenz rechtfertigen wollen, geht nicht auf. Der Fundamentalismus ist kein rationaler, politisch definierbarer und in seinem Handeln kalkulierbarer Gegner mehr, wie der Sozialismus es noch war. Er hat auch kein eindeutiges Zentrum in der Welt und vor allem beschränkt er sich keineswegs auf den Islam. In vielen nicht-muslimischen Regionen Afrikas und in ganz Lateinamerika sind fundamentalistische christliche Sekten seit den 90er Jahren zunehmend an die Stelle der sozialistischen Bewegungen getreten. Und derselbe gesellschaftliche Wahn des religiösen Fundamentalismus blüht auch in den westlichen Zentren des Weltmarkts selber. Für die USA war es ein Schock, als sich herausstellte, dass nicht ausländische islamische Terroristen es waren, die den verheerenden Bombenanschlag von Oklahoma City verübt hatten, sondern weiße US-Bürger mit der Ideologie christlicher Gotteskrieger. Schon seit Jahren wird Gottes eigenes Land von radikalen evangelischen Sekten überschwemmt, die übrigens auch die Evangelisierung Lateinamerikas steuern. In Deutschland sind für viele Jugendliche obskure religiöse und esoterische Gruppen zum Ersatz für die Politik geworden. Es gibt eine erregte öffentliche Debatte über den Einfluss von klandestinen Sekten wie der Scientology-Kirche, die Wirtschaft und Gesellschaft unterwandern. Und wer hätte gedacht, dass in einem Land wie Japan, das als Musterschüler des marktwirtschaftlichen Erfolgs gilt, eine radikale Weltuntergangsbewegung wie Aum Shinrikyo mit ihrem Führer Shoko Asahara so viele Menschen beeinflussen und sogar Anhänger in der japanischen Armee anwerben könnte. Die Verrückten Gottes sind überall auf dem Vormarsch. Woher kommen sie? Von anderen Planeten bestimmt nicht. Sie kommen direkt aus dem Inneren der marktwirtschaftlichen Welt selber. Der neoliberale Realismus kennt in Wahrheit die Menschen sehr schlecht. Niemand kann heute mehr leugnen, dass sich in der liberalen Welt des Marktes die soziale Misere ausbreitet wie ein Flächenbrand. Nicht nur in Brasilien, sondern in der ganzen Welt zeigt sich die westliche Freiheit und Toleranz zynisch als eine Demokratie der Apartheid. Gleichzeitig zerfallen die sozialen Bindungen nicht nur in den Slums, sondern in allen Klassen der Gesellschaft. Sowohl der reale Prozess des Marktes als auch die neoliberale Ideologie tendieren dazu, alle menschlichen Beziehungen in die Ökonomie aufzulösen. 1992 erhielt der Ökonom Gary Becker den Nobelpreis für das Theorem, dass auch außerhalb des Marktes das gesamte menschliche Verhalten nach Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten ausgerichtet sei und mathematisch dargestellt werden könne, sogar in der Liebe. Die vermeintlichen Realisten haben auf die soziale Misere ebenso wenig eine Antwort wie auf die Misere der menschlichen Beziehungen und der Gefühle in einer ökonomisch durchrationalisierten Welt. Sie zucken nur mit den Schultern und gehen zur marktwirtschaftlichen Tagesordnung über. Aber die Misere kann nicht stumm bleiben, sie muss eine Sprache finden. Und weil die rationale Sprache des Sozialismus tot ist, kehrt in der zerrütteten Gesellschaft die irrationale Sprache der Religion zurück, aber mit einer verwilderten, bösartig gewordenen Grammatik. Der ökonomische Neoliberalismus ruft Marktwirtschaft und das pseudo-religiöse Echo ruft zurück Weltuntergang. Es zeigt sich jetzt, dass der Sozialismus nicht nur eine Ideologie, sondern auch eine Art moralischer Filter gewesen war, ohne den die moderne Zivilisation gar nicht existieren kann. Ungefiltert erstickt die entfesselte Marktwirtschaft an ihrem eigenen moralischen Schmutz, der nicht mehr institutionell bearbeitet wird. Fast 150 Jahre lang, bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, hatte jeder Schub der marktwirtschaftlichen Modernisierung gleichzeitig eine reformerische oder revolutionäre sozialistische Aktion der intellektuellen Jugend hervorgerufen. Immer wieder war die Solidarität mit den Erniedrigten und Beleidigten ein starker Impuls für Opposition und radikale Gesellschaftskritik, gerade unter der goldenen Jugend, der schönsten Jugend der höheren Klassen in der Gesellschaft gewesen. Nach dem globalen Sieg des Marktes ist dieser Impuls erloschen. Die Golden Boys und Golden Girls der neoliberalen Ära wollen nur noch an der Börse spielen. Die Jugend der Mittelschichten ist narzisstisch demoralisiert und nicht einmal mehr intellektuell. Sie hat vor dem totalen Markt seelisch und geistig kapituliert. Ob in Ägypten und Algerien oder in Brasilien und Indien, die westlich orientierten Jugendlichen träumen davon, als Ingenieure und Ärzte oder als Fußballspieler und Leichtathleten Geld zu verdienen. Für die soziale Misere empfinden sie keine Verantwortung mehr. Und auch im Westen verfällt die Jugend der Mittelschicht in sozialen Zynismus. Bei manchen Jugendlichen in Deutschland, die teure Autos fahren, ist es schick geworden, einen Button zu tragen mit der Aufschrift »Eure Armut kotzt mich an«. Die restlichen Intellektuellen ästhetisieren das Elend und schlachten es kommerziell aus. Die Qualen der Verhungernden werden für Werbespots instrumentalisiert. Die seelische Orientierung an der Logik des Marktes hat sogar einen Kult des Bösen hervorgebracht. In seinem Buch über die Renaissance des Bösen sagt der Soziologe Alexander Schuller: Nicht mehr der Fortschritt und die Vernunft okkupieren unseren Alltag und unsere Fantasie, sondern das Böse. Es gibt seit dem Fall des Sozialismus eine Vermehrung an empirisch messbarer Grausamkeit. Es gibt überall unverständliche Bosheit. Wenn aber die Jugend der Mittelschicht moralisch verwahrlost, dann können auch die Kinder der Armen ihre Misere nicht mehr rational und moralisch anklagen. Bei einer Umfrage in Moskau unter 14-Jährigen nach dem Traumberuf antwortete die Mehrheit der Jungen Mafioso und die Mehrheit der Mädchen Prostituierte. Der Fundamentalismus hebt diesen Zustand der Demoralisation nicht auf, er gibt ihm nur einen irrationalen, ideellen Ausdruck. Wenn diese pseudo-religiöse Regression noch den Rest einer verlorenen Hoffnung aufgreift, die von der Geschichte unerledigt zu den Akten gelegt worden ist, dann ist es der blass gewordene Wunsch, endlich von der Marktwirtschaft in Ruhe gelassen zu werden, zu einer in sich ruhenden Ordnung des Sozialen zurückzufinden und am Abend auf einer Bank vor dem Haus sitzen zu können, ohne voll Furcht an den nächsten Tag denken zu müssen. Aber der Fundamentalismus hat kein Programm für die soziale Emanzipation, sondern nur für die Ideologisierung der blinden Aggressionen, die das Misslingen der Emanzipation zurückgelassen hat. Sein ganzes Programm erschöpft sich in einem religiös verkleideten Impuls, wie er in einer Redewendung der Jugendlichen in den Slums von Paris erscheint. Je la haine, ich habe einen Hass. Die neuen Hassreligionen, seien sie nun islamischer oder christlicher Provenienz, sind allesamt synthetischer, willkürlicher und eklektischer Natur. Mit den authentischen religiösen Traditionen, auf die sie sich berufen, haben sie kaum mehr als den Namen gemein. Sie sind ein Produkt der zerfallenden Moderne in den westlichen und in den verwestlichten Gesellschaften des Weltmarkts. Gerade weil sie keine historische Perspektive zu bieten haben, werden sie für die großen und kleinen Führer zu alternativen Möglichkeiten einer Karriere auf der Welle des Ressentiments. Die Repräsentanten der offiziellen Gesellschaft und die Ideologen des Neoliberalismus reagieren auf diese Entwicklung, indem sie die Logik des Marktes mit den konservativen Tugenden verheiraten wollen. Die Menschen sollen egoistisch und gleichzeitig altruistisch sein, stark in der Konkurrenz und gleichzeitig demütig vor Gott, fixiert auf die abstrakte Kosten-Nutzen-Rechnung und gleichzeitig moralisch sauber. Mit dieser ethischen und pädagogischen Schizophrenie geht das Denken der marktwirtschaftlichen Realisten selber in die Lügen des Fundamentalismus über. Beide Ideologien werden einander zum Verwechseln ähnlich. Das ist nicht überraschend, denn den Hintergrund des Fundamentalismus bildet nicht nur die Armut, sondern auch die Furcht der Mittelklasse vor den Armen. Der pseudo-religiöse Wahn nistet sich in den Köpfen der Armen und der Reichen gleichermaßen ein. Und die religiös vermummte soziale Militanz der Mittelklasse ist nicht weniger gewalttätig als der Wahnsinn der Armen. In seinem Essay »Ausblicke auf den Bürgerkrieg« charakterisiert der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger diese Tendenz der ehrenwerten Gesellschaft. Unauffällige Bürger verwandeln sich über Nacht in Hooligans, Brandstifter, Amokläufer, Serienkiller und Heckenschützen. Der Fundamentalismus ist realistisch und der Realismus ist fundamentalistisch. Beide besitzen dieselbe ideologische Struktur. Beide sprechen bekanntlich auch vom Ende der Geschichte, nur dass die Eschatologen des Marktes glauben, dieses Ende sei schon erreicht. Und beide bewegen sich in denselben Medien. Wie die Manager des Marktes sind auch die Prediger der angeblichen Erleuchtung scharf auf Geld, wie die Politiker sind sie scharf auf Präsenz im Fernsehen und die Gottesstaaten sind scharf auf die Atombombe. Das sind alles westliche Medien. Die falschen Propheten besitzen keine Idee einer anderen gesellschaftlichen Form. Sie müssen sich an der Erkenntnis messen lassen, die der kanadische Soziologe Marshall McLuhan schon in den 60er Jahren formuliert hat. Das Medium ist die Botschaft. Umgekehrt kann auch der marktwirtschaftliche Realismus seinen quasi-religiösen Charakter nicht verleugnen. Haben wir nicht gesehen, wie US-Präsident George Bush im Golfkrieg ebenso wie sein islamischer Feind Saddam Hussein den Gott einer militanten Religion an die Front geschickt hat? Das sind nicht bloß Äußerlichkeiten. Die Rationalität des Marktes ist religiöser Herkunft. Sie ist nur insoweit rational, wie ein in sich geschlossenes irrationales System seine eigene Binnenrationalität hervorbringt. Das Resultat der modernen Geschichte, der totale Weltmarkt, ist das Resultat einer säkularisierten Religion, die in protestantisch-kalvinistischer Gestalt ihren Anfang genommen hat. Gerade die USA, die letzte Weltmacht des Weltmarkts, sind bis heute tief vom kalvinistischen Fundamentalismus des Geldmachens als Selbstzweck geprägt. Die westliche Toleranz ist nur eine besonders perfide Form der Intoleranz, denn auch der Gott des Marktes duldet keine anderen Götter neben sich. Und er toleriert nur, was sich a priori und bedingungslos seinen Medien unterworfen hat. Das Ende der Geschichte ist die Umkehr der Geschichte. Am Anfang der marktwirtschaftlichen Modernisierung standen die Religionskriege des frühen 17. Jahrhunderts. Diese Epoche wurde abgelöst durch den Absolutismus mit seinen staatsökonomischen, merkantilistischen Strukturen. Erst im 19. Jahrhundert blühte der Liberalismus des freien Marktes. Wie aber sollen wir das 20. Jahrhundert begreifen? Der Form nach hat es die Totalität des Marktes vollendet. Aber gleichzeitig war es ein Jahrhundert der Krisen, in dem die Geschichte begann, sich nach rückwärts zu wenden. Die staatlichen Kriegswirtschaften der beiden Weltkriege, der etatistische Sozialismus des Ostens wie des Südens und auch der Keynesianismus des Westens mit seinen staatsökonomischen Elementen können gewissermaßen als Rückkehr in das merkantilistische Zeitalter auf einer höheren Entwicklungsstufe verstanden werden. Jetzt, nach dem Bankrott aller Varianten der modernen Staatsökonomie, verspricht der Neoliberalismus ein neues goldenes Zeitalter des freien Marktes. Aber wenn die Geschichte sich wirklich nach rückwärts gedreht hat, dann steht uns ein ganz anderes Zeitalter bevor. Der US-Politologe Samuel P. Huntington aus Harvard sagt mehr als er weiß, wenn er die Hypothese aufstellt, dass die Zeit der Konflikte zwischen Ideologien und Nationalstaaten abgelöst werde durch einen Kampf der Kulturen. Was heißt das anderes, als dass der Prozess der marktwirtschaftlichen Modernisierung, bevor er endgültig von einem schwarzen Loch der Geschichte verschluckt wird, zurückkehrt in das Zeitalter der religiösen Militanz und des Dreißigjährigen Krieges? Der Neoliberalismus wird mit unwiderstehlicher Gewalt in diese Tendenz hineingezogen, weil er mit seiner schwarzen Utopie des totalen Marktes selber einen totalitären religiösen Kern besitzt. Der Sozialismus dagegen war nicht nur Staatsökonomie, sondern auch die Idee einer solidarischen Gesellschaft, die sich bewusst selbst reguliert, statt irrationalen Prinzipien zu folgen. Wenn wir nicht wollen, dass das 21. Jahrhundert zu einer neuen Epoche der Religionskriege wird, dann müssen wir den Sozialismus in einer anderen, nicht mehr staatsökonomischen Form neu formulieren. Nur auf diese Weise ist es möglich, dass die Geschichte sich wieder öffnet. Unmittelbar nach den Terroranschlägen in den USA verständigte sich das westliche Establishment auf eine Sprachregelung, die jede weitere Eskalation rechtfertigt. Ohne formelle Übereinkunft äußerte sich ein Reflex, der automatisch auf die Gründungsmythen der bürgerlichen Gesellschaft zurückgriff. Was bereits die Philosophen der Aufklärung erkannt hatten, dass nämlich die Einwohner der kolonisierten Länder Taugenichtse sind, fasste der Literat des britischen Kolonialismus, Rudyard Kipling, der 1907 den Nobelpreis erhielt, in seinen berühmtesten Versen zusammen. Nehmt auf euch des weißen Mannes Bürde, die grimmigen Kriege zur Befriedung, gebt den hungrigen Mäulern zu essen und gebietet der Seuche Einhalt. Wenn ihr dann dicht vor dem Ziel steht, was ihr anderen zuliebe erstrebt, fast erreicht habt, seht zu, wie Faulheit und heidnischer Irrwahn eure ganze Hoffnung zunichte macht. Der Geist dieser Verse ist wieder aktuell. Er kennzeichnet viele der Erklärungen, die nach den Mordanschlägen abgegeben wurden. In den USA war viel vom Bösen die Rede. Bundeskanzler Gerhard Schröder sprach von einer Kriegserklärung an die zivilisierte Welt. NATO-Generalsekretär George Robertson von barbarischen Aktionen. Auf der Titelseite der Bild-Zeitung war das Foto eines der mutmaßlichen Attentäter mit Terrorbestie überschrieben. Und in derselben Ausgabe stellte der Historiker Arnulf Baring fest: Es ist ein Krieg zwischen Morgenland und Abendland, der uns bevorsteht. Auch wenn es tausendmal gesagt ist, dieser Krieg steht nicht bevor, er ist seit 500 Jahren im Gange. Die westliche Zivilisation basiert nicht unwesentlich auf der Barbarei, mit der sie den Rest des Planeten für ihre Zwecke einrichtet. Trotzdem haben in der Vergangenheit viele Revolutionäre der Dritten Welt, von Fidel Castro bis Ho Chi Minh, die Zivilisation beim Wort genommen und versucht, deren Errungenschaften für die Entwicklung ihrer eigenen Länder zu nutzen. Teilweise hatten sie sogar vor, die Zivilisation noch zivilisierter zu machen und etwa Armut und Elend abzuschaffen. Der Westen beantwortete jeglichen Ansatz, Teile der Welt seiner Verfügung zu entziehen, mit einer effizienten Verschärfung des Krieges. Das fiel ihm auch deshalb so leicht, weil seine Philosophen die Idee, Armut und Elend abzuschaffen, fast unwidersprochen als irrationale Spinnerei abtun konnten. In der Folge etablierten sich in der Dritten Welt immer mehr Regimes und Führerfiguren, deren Aberglauben dem des Westens in dem barbarischen Grundgedanken gleicht, Armut und Unterdrückung seien gottgegebene Dinge. Einfluss konnten diese Figuren aber nur erringen, indem sie die bisherigen Erfahrungen der Dritten Welt ihrerseits in dem schlichten Bild zusammenfassten: Alles Böse komme aus Amerika. Mit dem World Trade Center brach auch die Idee der One World zusammen. Wenn Friedensforscher nun erst recht fordern, der Westen müsse zur Verhinderung weiteren Terrors den berechtigten materiellen Ansprüchen der Dritten Welt endlich Genüge tun, befördern sie lediglich den Aberglauben, die westliche Politik beruhe auf bedauerlichen Irrtümern. Eine ähnliche Tendenz zeigen jene Linken, die in dem Massenmord, wenn er denn aus der Dritten Welt kommt, eine Art von verkürztem oder pervertiertem Anti-Imperialismus erblicken. Das Attentat war in keinem Sinne Gegenwehr, sondern bekräftigt seinerseits den Anspruch auf reaktionäre Herrschaft. Man spricht sich gegenseitig die Existenzberechtigung ab. Der scheinbare Antagonismus, der zwischen den Barbaren der ersten und der dritten Welt entstanden ist, lässt dem linken Bedürfnis nach Parteinahme keinen Raum. Wer dennoch zwischen Pest und Cholera wählt, ist ein Idiot. Da ist es vernünftiger, eine verspätete Schweigeminute für Che Guevara abzuhalten. In einer seltsamen Zwischenzeit. In Manhattan liegen noch an die 5000 Tote unter den Trümmern und jede Meldung über den Fortgang der Ermittlungen gegen die Massenmörder findet weltweit großes Interesse. Gleichzeitig wartet man auf den Gegenschlag. Immer wieder hört man die Frage: Gibt es jetzt Krieg? In Deutschland machen sich viele Menschen Sorgen, ob auch unser Land im Fadenkreuz der Terroristen ist. Fast alle erklären sich solidarisch mit Amerika. Eine Mehrheit befürwortet den Einsatz des Militärs, deutlich weniger sind für eine Beteiligung der Bundeswehr. Viele derer, die als kritische Intellektuelle durch die Lande und die Medien ziehen, tun das, was sie schon immer am liebsten getan haben. Unter Vorschützung des maximalen Durchblicks warnen sie vor allem Möglichen, vor der Unverhältnismäßigkeit der amerikanischen Antwort, vor der Gleichsetzung aller Moslems mit Terroristen, vor der Vereisung des innenpolitischen Klimas, vor dem Hurra-Patriotismus, vor der völkerrechtlichen Lage. Oft geben sie Antworten auf Fragen, die in diesem Moment niemand außer ihnen stellt. Und sie verhaken sich in Debatten über Gefahren, die randständig sind angesichts der Tatsache, dass in den USA Tausende sterben mussten, nur weil sie Amerikaner waren oder weil sie sich gerade am World Trade Center aufhielten. Ein Beispiel. In der öffentlichen Debatte setzt kaum jemand die mehr als 3 Millionen Muslime hierzulande mit Terroristen gleich. Unsere Nachbarn in Köln oder München, die zu Allah beten, haben mit dem Terrorismus so viel zu tun, wie die allermeisten Deutschen mit rechtsradikalen Gewaltskins zu tun haben. Natürlich wird ausführlich darüber berichtet, dass die selbstmörderischen Massenmörder in den entführten Flugzeugen auch religiös motiviert gewesen sind. Selbstverständlich versuchen wir Journalisten zu erklären, warum in manchen Terrorgruppen ein pervertiertes Islamverständnis zur Weltanschauung der Mörder gehört. Dies alles hat aber nichts mit Verurteilung einer Religion oder ihren Angehörigen zu tun. Trotzdem spulen die hiesigen Schlaumeier in 100 Talkshows ihre überhebliche Erkenntnis herunter, dass außer ihnen selbst doch kaum jemand differenziert denke. Sehr beliebt ist in Deutschland auch die Bewertung der internationalen Politik nach juristischen Kriterien. Früher glaubten die Soziologen, sie vertreten eine Universalwissenschaft. Heute beanspruchen dies die Juristen. Sie können sich endlos darüber auslassen, wann ein Krieg wirklich ein Krieg ist und ob ein Präsident nicht zuerst einen Durchsuchungsbefehl der Vereinten Nationen erwirken sollte, bevor er die Special Forces in Marsch setzt. Leider wird die Welt nicht von einem allgemeingültigen Gesetz oder einem globalen Strafgesetzbuch regiert, schon allein, weil es niemand frei von eigenen Interessen durchsetzen könnte. Die meisten Juristologen wissen immer genau, was man nicht tun darf. Was dagegen zu tun ist, zum Beispiel nach dem Blutbad von Manhattan, wissen sie nicht. Wenn sich die Bedrohungslage ändert, muss man reagieren. Durch Überprüfung und vielleicht auch Verschärfung der Gesetze zur inneren Sicherheit, durch andere Schwerpunkte in der Außenpolitik, durch eine Reform der Bundeswehr. Allerdings besteht kein Anlass zum Alarmismus. Niemand in der Terrorszene nimmt Deutschland so wichtig, wie es sich selbst nimmt. Die Republik war bisher nur Zielscheibe hausgemachten Terrors. Der internationale Terrorismus hat sich immer nur gegen Israel und die USA gerichtet. Auch die bombenden Algerier in Frankreich waren im weiteren Sinne hausgemachte Terroristen. Selbst nach dem Golfkrieg wurden außer den USA und Israel keine Staaten, die der Anti-Irak-Koalition angehörten, von Terroristen angegriffen. Die NATO-Staaten werden bei Bin Laden und Konsorten als Vasallen des jüdisch beherrschten Amerika gesehen. Warum sollten sie die Vasallen schlagen, wenn man die Herren treffen kann? Man sollte meinen, dass der Anschlag auf das World Trade Center auch den letzten Linken zur Erkenntnis bringen müsste, was schon seit langem offen zutage tritt. Dass nämlich der Islamismus das weltweit derzeit größte antisemitische Aggressionspotenzial birgt und damit die mächtigste Gefahr für Juden und für diejenigen, die mit ihnen identifiziert werden, darstellt. Anscheinend ist es Leuten wie Horst Mahler vorbehalten, in unseren Breiten den antisemitischen Gehalt des Massakers zu verkünden. Die USA als Garant des räuberischen Freihandels, der globale Kapitalismus in seinen Symbolen der mammonistischen Weltherrschaft sei getroffen worden. Die Juden hätten zielstrebig die politischen und militärischen Potenziale der USA usurpiert, um unter deren Schutz das ihnen von Jahwe verheißene Land an sich zu bringen und ethnisch zu säubern. Auch Linke haben die Botschaft verstanden und liefern die vermeintlich richtigen, wenn auch linksemanzipatorisch verbrämten sogenannten Begründungen, sozusagen das fehlende Bekennerschreiben, nach. Die Ziele des Anschlages seien wohlüberlegt ausgewählt worden. Sie symbolisieren die Macht- und Schaltzentralen der neuen kapitalistischen Weltordnung. Kaum die Häme über die menschlichen Opfer verbergend, wird ein deutsches Sprichwort bemüht. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Bezahlen muss dafür nicht der Mann im Weißen Haus, müssen nicht FBI und CIA, die Auftraggeber in den Banken und Konzernen. Bezahlen mussten dafür jetzt meist unschuldige Amerikaner. Bedauert das DKP-Parteiblatt Unsere Zeitung. In der auf einer Antifa-Webseite erschienenen Erklärung heißt es zur Ursache für Anschläge wie in den USA bereits nach wenigen Satzzeichen: Israels blutige Besatzungspolitik wird gefördert. Mit den Worten: Ohne weltweite Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden, wird abschließend jegliche Distanz zu der antisemitischen Mordtat aufgehoben. Als ob die Aggression einen Grund in seinem Objekt hätte, als ob Juden selbst die Ursache dafür wären, wenn palästinensische Selbstmordkommandos sie massakrieren, werden die in der Tat barbarischen Motive der Täter, seien es nun islamistische oder sonst welche Antisemiten, rationalisiert. Aber die Rationalisierung ist der antisemitischen Projektion wesentlich. In den USA, als Unterdrückungsagentur der Juden, erhält die gesellschaftliche Ohnmacht der Elenden ein Gegenbild, das alles das verkörpert, was einem selbst versagt geblieben ist und deshalb hasst. Kosmopolitismus, Streben nach individuellem Glück und materiellem Wohlstand. Insbesondere im Islamismus reflektiert sich das gesellschaftliche Sein der von den Segnungen der Kapitalakkumulation Ausgeschlossenen. Die Nichtigkeit der eigenen Existenz wird dadurch kompensiert, dass das eigene Elend moralisch überhöht und alles, was an die eigenen Versagungen erinnert, verfemt, verfolgt und vernichtet wird. Weltlichen Verlockungen, das heißt sexueller Freizügigkeit, überhaupt sinnlichem Genuss sowie individueller Selbstverwirklichung, wird der große Dschihad erklärt. Frauen als Verkörperung sexueller Verlockung werden entrechtet und unsichtbar gemacht. Ein nur durch das je eigene Unglück zusammengeschweißtes Fahndungskollektiv wacht über die Einhaltung der Tugend und reagiert an realen oder nur eingebildeten Delinquenten den eigentlichen Selbsthass in barbarischer Weise ab. Im kleinen Dschihad hingegen wird die westliche Welt als bereits vom Bösen eingenommene Bastion bekriegt. Die unbegriffenen abstrakten Prozesse des globalisierten Kapitals, die immer mehr Menschen ins Elend stürzen, bekommen Name und Adresse. Die Juden als Inkarnation des von den Bevölkerungen der jetzigen islamischen Ländern nie erreichten Kosmopolitismus und materialistischer Dekadenz, die den einzigen bürgerlich-demokratischen Staat in der Region schufen und ökonomisch reüssierten, und die USA als deren militärisch-weltpolitische Agentur. Die islamistisch-völkische Ideologiebildung stellt nichts der westlichen Zivilisation Äußerliches dar, sondern lediglich deren barbarische Kehrseite, insofern die ökonomische Rückständigkeit jener Region mit der Überlegenheit der westlichen Gesellschaften, die von Kolonialismus und globalisierter Kapitalakkumulation wesentlich profitierten, ursächlich zusammenhängt. Nichtsdestotrotz gibt es Unterschiede. Das ebenfalls verdinglichte, weil die Vermitteltheit von Aufklärung und Barbarei abstrakt auseinanderreißende Schlagwort vom Kampf der Zivilisation gegen das Böse oder der Aufruf des Präsidenten Bush zum Kreuzzug gegen den Terrorismus kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass im nicht erst seit dem 11. September durch den militanten Islamismus begonnenen Krieg gegen USA und Israel sowie die westliche Zivilisation überhaupt, letztere, die Seite darstellen, die es unbedingt zu verteidigen gilt. Während dem verwirklichten Gottesstaat jegliches die Verhältnisse transzendierende Moment abgeht, birgt die bürgerliche Gesellschaft, wie rudimentär auch immer, stets noch ein nicht eingelöstes Glücksversprechen als Voraussetzung, eine kommunistische Revolution überhaupt denken zu können. Großer Teil der deutschen Linken aber hat offenbar nichts anderes im Sinn, als mit einer Kritik am tatsächlich vorhandenen neuen deutschen Sicherheitsdiskurs und der Agitation gegen die Vorbereitungen militärischer Maßnahmen sich den antiimperialistisch gedeuteten Kampf gegen die Zivilisation zu eigen zu machen. Die Politik der USA, Europa, des IWF und so weiter werden als Ursache, also hinreichenden Grund, dieses verzweifelten Ausdruckes von Unterdrückung ausgemacht und bieten so ein veritables Alibi für antisemitisch intendierte Massaker. In diesem Sinne ließe sich denn auch die Mordtat als die vielfach beschworene Rache für Genua interpretieren, als einen Racheakt an denjenigen, die man für die über Leichen gehenden Handlanger der Reichen hält. Wie man schon während der Antiglobalisierungsproteste nicht zufälligerweise gerade in Deutschland einen breiten gesellschaftlichen Konsens hinter sich wusste, so kann jetzt erst recht auf einen breiten Gemeinschaftskonsens gegen das Streben der USA nach weltweiter Vorherrschaft gesetzt werden. Linken, die jetzt reflexartig die Aggression auf die USA projizieren und sich damit auch ihren bislang mühselig unterdrückten Ressentiments gegen Israel endlich ein Ventil verschaffen, muss ihre geistige Verwandtschaft mit völkischen Verbrechern, welcher Provenienz auch immer, schonungslos vorgehalten werden. Es gibt übrigens gute Gründe, den intendierten Erfolg US-amerikanischer Militäroperationen zu bezweifeln. Abgesehen von den menschlichen Kosten beider Seiten ist der gewünschte Effekt fraglich. Selbst eine Liquidierung Bin Ladens würde den Islamismus nicht beseitigen, was das eigentliche Ziel sein müsste, ganz zu schweigen von der Grundlage antizivilisatorischen Hasses, der permanent durch die Zivilisation selbst gleichsam naturwüchsig hervorgerufen wird. Trotz der scheinbaren Unmöglichkeit ihres Unterfangens sind US-Militärschläge zu begrüßen, wenn und insoweit sie helfen, einerseits die Bedrohung gegen Israel und diejenigen, die mit ihm identifiziert werden, abzumildern und andererseits den Tugendterror gegen die islamistischen Regimen unterworfenen schwächen. Hier wäre Colin Powells Diktum maßgeblich, man müsse es richtig machen, nicht schnell. In seinem Kommentar »Die Stunde der Schlaumeier« schreibt Kurt Kister in der Süddeutschen Zeitung vom 17. September 2001, »In der für Deutschland typischen Debatte wissen viele, was man nicht gegen den Terror tun sollte.« Und in der Tat, während Rechtsradikale und Völkerfreunde offen ihre Genugtuung über den Massenmord zum Ausdruck bringen, gefallen sich Vulgärlinke wieder einmal in der Rolle des besonnenen Beschwichtigers und meinen doch dasselbe. Vorausgeschickt wird Pflicht und Routine gemäß die Floskel, man bedauere die tausende Toten. Was folgt, ist die Ja-Aber-Dialektik von Leuten, die nicht denken können oder wollen. Als wenn es sich um einen symbolischen Angriff auf die Bausubstanz der Freiheitsstatue gehandelt hätte, ist auf einmal von einer gekränkten Eitelkeit der Supermacht die Rede. Kein Wort davon, dass der intendierte Massenmord in Minutenschnelle in der Weltgeschichte nur wenige Beispiele kennt. Wie zu erwarten, melden sich selbstgenügsame, sich revolutionär dünkende Politikanten zu Wort, deren Gutmenschentum allemal mit jenem der westlich-demokratischen Menschenverwalter wetteifern kann und deren antiaufklärerischer Impetus an Tierschützer erinnert. Aus der Rubrik, was wir schon immer mal sagen wollten, ist zu hören, dass weltweit 60.000 Menschen pro Tag verhungern. Die diskursive Verknüpfung will suggerieren, angeblich habe der Anschlag von New York irgendetwas damit zu tun. 5.000 gegen 60.000. Das ist die schematische Argumentation der geschichtsrevisionistischen Autoren des Schwarzbuchs des Kommunismus. Hier geht es bloß noch um Quantitäten und nicht darum, wie der weltumspannende Wahnsinn wirklich gebrochen werden kann. Gebetsmühlenartig repetieren die Humanitätsökonomen, was gerade am 11. September 2001 nicht interessiert und eben nichts mit der blitzartigen Vernichtung von tausenden Menschen zu tun hat. Einzig wahr ist, dass der Zustand der Welt seit Jahrhunderten erbärmlich und unhaltbar ist. Vom Anspruch, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, so Marx, ist immerhin die Mentalität übrig, dass vor allem die relativen Nutznießer der schlechten Zustände Subjektstatus haben und somit böse sind, ergo die Türme Babylons umzuwerfen seien. Eine Gewissheit, die insbesondere kahlgeschorene Nationalsozialisten aus Deutschland und fusselbärtige Tugendkrieger aus Nah- und Mittelost eint. Der bornierte Bezug auf eine mythische Vergangenheit, das Ersehnen einer statischen Gesellschaft, Kampfesmut und Mannesstolz, die Ersetzung eines Begriffs von Gesellschaft durch repressives Propagieren einer Gemeinschaft, die Konfrontation von Tugend, Wert und Ideal gegen unverstanden und objektiv sich durchsetzende gesellschaftliche Kategorien. Noch die allermeisten der wohlmeinenden islamistischen Ideologeme sind stockreaktionär, wenn nicht offen faschistoid. In grotesker Verkehrung der Tatsachen wird das sich verselbstständigte Grauen der Weltwirtschaft als böser Willensakt wahrgenommen, die sich terroristisch bahnbrechende sogenannte Wehrhaftigkeit der geknechteten Völker hingegen als Naturtatsache. Wenn jetzt Moralisten kontrafaktisch behaupten, Gewalt habe ja nun mit Religion nichts zu tun, dann kann hier ob der offensichtlichen Korrespondenz von Katastrophen- und Ideologiegeschichte nur gezielte Geschichtsklitterung vermutet werden. Welchem Zwecke diese dient, ist nach den Umwälzungen nach 1989 offensichtlich. Anti-Aufklärer aller Länder, vereinigt euch! Beseelt von der Gewissheit, dass Armut bessere Menschen produziert, werden bald noch jene, die lieber Knechte des Herrn als von Amerika sein wollen, als Subjekte der Emanzipation verklärt. Die typisch deutsche Unfähigkeit zu trauern ist pathologisch und zuallererst ein Fall für die Psychoanalyse. Wer noch die durchgängig antisemitischen und reaktionären Gotteskrieger implizit in Antiimperialisten umlügt, braucht nichts weiter zu erklären. Diese Ideologen wissen als Deutsche, wozu ein geknebeltes Volk, das von Personalprojektionen durchsetzt ist, schon einmal fähig war. Increase. Dies war Querfunk Spezial, heute zum Thema der moralische Kreuzzug der islamistischen Reaktion gegen den Sachzwang. In der Sendereihe Sachzwang FM, oder nennen wir es heute Selbstzweck FM. Wir hörten 9 Beiträge im Ganzen. Der erste kam von Carlos Kunze und hieß Viva la Muerte. Danach ein Beitrag der Zeitschriftsredaktion, der Zeitschrift Bahamas aus Berlin, betitelt Hinter dem Ruf nach Frieden verschanzen sich die Mörder. Gefolgt wurde das von einem Artikel von Henrik M. Broder, Nur nicht provozieren. Im zweiten Block hörten wir dann erstmal 2 Aufsätze von Robert Kurz, einen aktuellen, betitelt Totalitäre Ökonomie und Paranoia des Terrors, der Todestrieb der kapitalistischen Vernunft. Und einer von 1994, der sich mit Realisten und Fundamentalisten beschäftigte, auf dem Weg zurück ins 17. Jahrhundert. Auch noch im zweiten Block ein Beitrag von Ralf Schröder unter dem Titel Konkurrenz der Barbaren. Im dritten und letzten Block, nach dem Taliban-Lied von Max Müller übrigens, hörten wir einen Artikel von Kurt Kister, Die Stunde der Schlaumeier. Der vorletzte Beitrag kam von einer Wuppertaler antideutschen Gruppe. Der hieß Für die Zivilisation, für den Kommunismus. Der letzte Beitrag schließlich kam von der Redaktion Sachzwang FM. Sicher haben Sie gemerkt und habt ihr gemerkt, dass die Beiträge nicht aus einem monolithischen Guss waren, sondern teilweise auch leicht widersprüchlich gegeneinander, aber das macht Sachzwang FM heute hoffentlich interessant. Und ich, Dr. Indoktrinator, als Vorlesemaschine, verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!